Er liebt alle Menschen und verließ den Himmel. Und er kam auf diese Erde zu erlösen die Welt. Er wird jeden Sünder ewige Freude geben. Du bekommst die Ruhe und Frieden ganz umsonst, ohne Geld. Er will heute noch wiedermals, dass auch ich und du uns für seinen Weg entscheiden. Er gibt wahre Ruhe, richt den Blick doch einmal heute nur nach Golgatha. Da hat er für alle Menschen die Erlösung gebracht. Weißt du nicht, wie Jesus hat am Kreuz geblutet? Eine Dornenkrone setzte man ihm auf das Haupt. Ist es nicht ein Wunder, auch für deine Sünden nahm er auf sich alle Schmerzen, doch du gehst vorbei. Er will heute noch wie damals, dass auch ich und du uns für seinen Weg entscheiden. Er gibt wahre Ruhe, richt den Blick doch einmal heute nur nach Golgatha. Da hat er für alle Menschen die Erlösung gebracht. Doch der liebe Heiland kann nicht ewig warten. Bald kommt er und holt die Seinen von der Erde heim. Dann wird es zu spät sein, weil du nicht gewollt hast. Dann musst du für alle Zeiten leiden, Todespein. Lieber Freund, du sitzt nicht still, komm und knie dich hin. Jesus will dein Herz erfüllen, er gibt frohen Sinn. Oh mein Freund, willst du nicht endlich nehmen, was Gott gibt? Damit er nicht eines Tages sagt, wir sind zu spät. Er will heute noch wie damals, dass auch ich und du uns für seinen Weg entscheiden. Er gibt wahre Ruhe, richt den Blick doch einmal heute nur nach Golgatha. Da hat er für alle Menschen die Erlösung gebracht.